Abschnitt 5 aus Oblomow von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 5. Kapitel. Oblomow, Edelmann von Geburt, Kollegiensekretär von Rang, lebte seit 12 Jahren beständig in Petersburg. Einst, als seine Eltern noch am Leben waren, hatte er weniger Räume, nahm nur 2 Zimmer ein und begnügte sich mit dem einen Diener Sachar, den er sich von dem Gut mitgebracht hatte. Doch nach dem Tode des Vaters und der Mutter war er der einzige Besitzer von 350 Seelen, die er in einem der entlegensten Gouvernements, beinahe in Asien, geerbt hatte. Er bekam jetzt statt 5 7 bis 10.000 Rubel Jahresrente und sein Leben spielte sich von nun an in einem anderen, größeren Rahmen ab. Er mietete sich eine größere Wohnung, fügte zu seinem Dienstbotenetat einen Koch hinzu und hielt sogar eine Zeit lang ein paar Pferde. Damals war er noch jung, und wenn man auch nicht behaupten kann, dass er lebhaft war, war er doch wenigstens lebhafter als jetzt. Er war noch von verschiedenen Bestrebungen erfüllt, hoffte immer auf etwas, erwartete viel vom Schicksal und von sich selbst, bereitete sich immer zu einer Laufbahn, zu irgendeiner Tätigkeit vor, vor allem natürlich innerhalb seiner Amtsstellung, die ja auch das Ziel seiner Reise nach Petersburg war. Dann hatte er vor, auch in der Gesellschaft eine gewisse Rolle zu spielen. Endlich, in der entferntesten Perspektive des Überganges der Jugend in ein gesetztes Alter, schwebte seiner Fantasie ein verlockendes, glückliches Familienleben vor. Aber ein Tag folgte dem anderen. Die Jahre flogen hin, der Flaum um sein Kinn wurde zu einem struppigen Bart, die strahlenden Augen verwandelten sich in 2 trübe Punkte, die Gestalt rundete sich, das Haar begann unbarmherzig auszugehen. Er vollendete sein 30. Jahr und er war auf keinem einzigen Gebiete auch nur um einen Schritt nach vorwärts gerückt und stand dort noch immer an der Schwelle seiner Laufbahn, dort, wo er sich vor 10 Jahren befunden hatte. Das Leben zerfiel in seinen Augen in 2 Hälften. Die eine setzte sich aus Arbeit und Langeweile zusammen, die zweite aus Ruhe und friedlicher Fröhlichkeit. Infolgedessen machte ihn seine wichtigste Laufbahn, das Amt, in der ersten Zeit auf eine sehr unangenehme Weise stutzig. Er war in dem Innern der Provinz, inmitten der sanften und gefühlvollen Sitten und Gebräuche der Heimat aufgewachsen, kam im Laufe von 20 Jahren nicht aus den Umarmungen der Verwandten, Freunde und Bekannten heraus und war so von Familiensinn durchdrungen, dass er sich auch sein künftiges Amt in der Art irgendeiner Familienbeschäftigung vorstellte, etwa in der Form des trägen Notierens der Einkünfte und Ausgaben, wie sein Vater es tat. Er glaubte, dass die Beamten irgendeines Ortes einen intimen, innigen Familienkreis bildeten, der sich unermüdlich um die Ruhe und das Vergnügen seiner Mitglieder sorgte, dass der Dienst im Amt durchaus obligatorische Gewohnheit wäre, an die man sich täglich zu halten hätte, und dass nasses Wetter, Hitze oder einfach eine Verstimmtheit immer eine genügende und gesetzliche Ursache wären, um nicht ins Amt zu gehen. Aber wie sehr kränkte es ihn zu sehen, dass mindestens ein Erdbeben sich einstellen müsste, damit ein gesunder Beamter nicht ins Amt zu gehen brauchte. In Petersburg kommen aber leider keine Erdbeben vor. Eine Überschwemmung könnte zwar auch als Hindernis dienen, doch auch die tritt selten ein. Oblomow wurde noch nachdenklicher, als vor seinen Augen Pakete mit der Aufschrift »Eilig« und »Sehr eilig« vorbeiflimmerten, als man ihm allerlei Erkundigungen und Exzerpte auftrug und 2 fingerdicke Hefte vollzuschreiben befahl, die man wie zum Hohn Notizen nannte. Außerdem musste alles sehr schnell gehen. Alle hatten es so eilig und gönnten sich gar keine Ruhe. So wie sie mit einer Sache fertig waren, stürzten sie mit einem wahren Ingrimm auf eine andere her, als ob gerade diese die Hauptsache wäre. Wenn sie aber damit fertig waren, verfiel auch sie der Vergessenheit und es wurde eine 3. Angelegenheit vorgenommen. Und so ging es bis in die Unendlichkeit fort. Ein paar Mal weckte man ihn in der Nacht und ließ ihn Notizen schreiben oder man holte ihn, wenn er auf Besuch war, durch einen Boten ab. Und das wieder der Notizen wegen. Das alles erweckte in ihm große Angst und Langeweile. »Wann soll man denn leben? Wann leben?« flüsterte er bange. Als er noch zu Hause war, hatte er gehört, der Chef sei der Vater seiner Beamten und machte sich eine sehr rosige Vorstellung von demselben, indem er ihn fast als einen Verwandten ansah. Er dachte sich, er sei ein zweiter Vater, der nur für das eine lebt, wie er seinen Beamten mit und ohne Ursache ununterbrochen belohnen könnte, und der sich nicht nur um ihre Bedürfnisse, sondern auch um ihre Vergnügungen sorgt. Ilja Iljitsch dachte, der Chef müsste sich in die Lage seines Beamten so hineinversetzen, dass er ihn besorgt fragen würde, wie er in der Nacht geschlafen habe, warum seine Augen trüb seien und ob er Kopfschmerzen habe. Doch er war gleich am ersten Tag seines Dienstes bitter enttäuscht. Mit der Ankunft des Chefs begann ein Hin- und Herrennen, ein Trubel, alle wurden verwirrt, stießen einander um, manche zupften sich ihre Kleider zurecht, in der Befürchtung, nicht anständig genug auszusehen, um sich dem Chef zu zeigen. Oblomow bemerkte späterhin, dass das alles darauf zurückzuführen war, dass es Chefs gab, welche in dem bis zur Blödsinnigkeit erschrockenen Gesicht des Beamten, der ihnen entgegenrannte, nicht nur Achtung sich gegenüber, sondern auch Diensteifer und manchmal sogar Begabung sahen. Ilja Iljitsch brauchte sich vor seinem Chef nicht zu fürchten, da dieser ein gutmütiger Mensch mit angenehmen Manieren war. Er hatte noch nie jemand Böses getan. Die Beamten waren vollkommen zufrieden und wünschten sich nichts Besseres. Niemand hatte ihn jemals etwas Unangenehmes sagen, schreien oder lärmen gehört. Er verlangte nie etwas, er bat immer. Er bat, eine Angelegenheit zu erledigen. Er bat, man möchte ihn besuchen. Er bat auch, man möchte sich verhaften lassen. Er duzte nie jemand. Er sagte zu allen sie, jedem einzelnen Beamten und allen zusammen. Doch alle seine Untergebenen wurden in seiner Anwesenheit befangen. Sie beantworteten seinen freundlichen Blick nicht mit ihrer eigenen, sondern mit einer fremden Stimme, mit welcher sie sonst niemals sprachen. Auch Ilja Iljitsch wurde plötzlich befangen, ohne zu wissen weshalb, wenn der Chef ins Zimmer trat, und auch er verlor seine eigene Stimme und bekam eine andere, dünne und hässliche, sobald der Chef ihn anredete. Ilja Iljitsch stand auch trotz des gutmütigen, nachsichtigen Chefs sehr viel Angst und Langeweile im Dienste aus. Gott weiß, was aus ihm geworden wäre, wenn er einen strengen und anspruchsvollen Vorgesetzten über sich gehabt hätte. Oblomow blieb mit Mühe und Not 2 Jahre lang im Amt. Vielleicht würde er auch noch ein drittes ertragen haben, um zu einem höheren Rang zu kommen, aber ein besonderer Fall nötigte ihn, den Dienst früher zu verlassen. Er schickte eines Tages ein wichtiges Papier statt nach Astrachani nach Archangelsk. Die Sache kam ans Licht. Man begann nach dem Schuldigen zu suchen. Alle erwarteten neugierig, der Chef würde Oblomow kommen lassen und ihn ruhig und kühl fragen, ob er das Dokument nach Archangelsk fortgeschickt habe. Und alle waren darauf gespannt, mit welcher Stimme Ilja Iljitsch ihm antworten würde. Einige meinten, er würde gar nicht antworten, die Stimme würde ihm versagen. Beim Anblick der anderen wurde Ilja Iljitsch selbst von Angst erfasst, trotzdem er zugleich mit allen anderen wusste, der Chef würde sich auf einen Verweis beschränken. Doch sein eigenes Gewissen war viel strenger als die zu erwartende Rüge. Oblomow wartete die verdiente Strafe nicht ab, sondern ging nach Hause und schickte ein ärztliches Attest. Dieses Attest lautete: Ich, der Gefertigte, bezeuge mit der Beidrückung meines Siegels, dass der Kollegiensekretär Ilja Oblomow mit Herzverfettung und der Erweiterung der linken Herzkammer behaftet ist. Hypertrophia cordis cum dilatatione eius ventriculi sinistri und außerdem ein chronisches Leberleiden hat, Hepatitis, das sich gefährlich zu entwickeln droht und sowohl die Gesundheit als auch das Leben des Kranken schädigen könnte. Die darauf hinweisenden Anfälle werden wohl durch den täglichen Amtsdienst verursacht. Darum halte ich es, um diesen krankhaften Anfällen vorzubeugen und dieselben zu beschwichtigen, für notwendig, Herrn Oblomow den Dienst vorläufig zu verbieten und ihm überhaupt das Vermeiden jeder geistigen Arbeit und jeder Tätigkeit vorzuschreiben. Doch das half nur für einige Zeit. Er musste ja einmal wieder gesund werden. Und dann folgte wieder das tägliche Versehen seines Amtes. Oblomow konnte das nicht länger ertragen und suchte um seine Entlassung nach. So schloss seine amtliche Tätigkeit, um niemals wieder aufgenommen zu werden. Seine gesellschaftliche Laufbahn wollte ihm besser gelingen. In den ersten Jahren seines Aufenthaltes in Petersburg, in seiner ersten Jugend, belebten sich seine ruhigen Gesichtszüge häufiger. Die Augen leuchteten lange vor Lebensfeuer, ihnen entströmten Strahlen von Licht, von Hoffnung und von Kraft. Er regte sich wie die anderen auf, hoffte, freute sich über jede Kleinigkeit und litt auch um einer jeden Kleinigkeit willen. Doch das war schon lange her. Noch in jener zarten Periode, in welcher man in jedem Nebenmenschen einen aufrichtigen Freund sieht, sich fast in jede Frau verliebt und bereit ist, einer jeden Hand und Herz anzubieten, was manche auch ausführen, um dann das ganze übrige Leben darüber zu trauern. In diesen seligen Tagen fielen auch Ilja Iljitsch nicht wenig weiche, samtene, ja selbst leidenschaftliche Blicke aus den Augen der Schönen zu. Außerdem sehr häufig ein vielversprechendes Lächeln, 2, 3 unprivilegierte Küsse und noch mehr freundschaftliche Händedrücke, die bis zu Tränen schmerzten. Er ließ sich übrigens niemals von den Schönen gefangen nehmen, war niemals ihr Sklave und nicht einmal ihr sehr fleißiger Arbeiter. Schon deshalb nicht, weil mit der Annäherung an Frauen viel Scherereien verbunden sind. Oblomow beschränkte sich häufiger auf ein Anbeten aus der Ferne, in ehrerbietiger Entfernung. Das Schicksal führte ihn selten in der Gesellschaft mit einer Frau zusammen, dass er für ein paar Tage aufflammen und sich für verliebt halten konnte. Infolgedessen entwickelten sich seine Liebesverhältnisse nicht zu Romanen. Sie blieben gleich im Anfang stehen und ließen sich an Unschuld, Einfachheit und Reinheit von der Liebe irgendeiner erwachsenen Pensionärin nicht überbieten. Am meisten mied er jene bleichen, traurigen Jungfrauen, die größtenteils schwarze Augen haben, in denen sich die qualvollen Tage und nicht ganz schuldlosen Nächte widerspiegelten. Jungfrauen mit von niemand gekannten Leiden und Freuden, mit blauen Ringen unter den Augen. Jungfrauen, die immer etwas anzuvertrauen und zu sagen haben und die, wenn es dazu kommt, erbeben, in plötzliche Tränen ausbrechen, dann den Hals des Freundes plötzlich mit den Armen umschlingen, ihm lange in die Augen, dann gen Himmel schauen und sagen, dass ihr Leben von einem Fluch bedroht sei und manchmal in Ohnmacht fallen. Er wich ihnen ängstlich aus. Seine Seele war noch rein und jungfräulich. Sie erwartete vielleicht ihre Liebe, ihre Zeit, ihre pathetische Leidenschaft. Und später hörte sie mit den Jahren scheinbar zu warten auf und verzweifelter. Noch kühler verabschiedete sich Ilja Iljitsch von dem Haufen seiner Freunde. Gleich nach dem ersten Brief seines Dorfschulzen von den Rückständen und der Missernte vertauschte er seinen nächsten Freund, den Koch, mit einer Köchin, verkaufte dann die Pferde und schickte dann seine übrigen Freunde fort. Fast nichts übte auf ihn eine genügende Anziehungskraft aus, um ihn aus dem Hause herauszulocken, und er setzte sich mit jedem Tage immer mehr und ständiger in seiner Wohnung fest. Zuerst fiel es ihm schwer, den ganzen Tag angekleidet zu verbringen. Dann wurde er zu faul, auswärts zu speisen, außer bei sehr nahen Verwandten, meistens bei ledigen Kameraden, bei denen man die Krawatte ausziehen und die Weste aufknöpfen durfte, es sich sogar bequem machen und eine Stunde lang schlafen konnte. Bald wurden ihm auch die Abende lästig. Er musste einen Frack anziehen und sich täglich rasieren. Er hatte irgendwo gelesen, nur die Morgendünste wären gesund, während die Abendsdünste schadeten, und begann sich vor Nässe zu fürchten. Trotz aller dieser Grillen gelang es seinem Freunde Stolz, ihn unter Menschen zu bringen. Aber Stolz verreiste oft aus Petersburg und Moskau nach Nizhny Nowgorod, in die Krim oder auch ins Ausland. Und ohne ihn gab sich Oblomow gänzlich seiner Abgeschlossenheit und Einsamkeit hin, aus welcher ihn nur etwas Außerordentliches, das sich vom gewöhnlichen Gang seines Lebens scharf abhob, aufscheuchen konnte. Doch etwas Ähnliches kam nicht vor und war auch nicht vorauszusehen. Außerdem war zu ihm mit den Jahren eine kindliche Schüchternheit zurückgekehrt, und weil er die verschiedenartigen äußeren Erlebnisse nicht mehr gewohnt war, erwartete er von allem, was außerhalb der Sphäre seines äußeren Lebens lag, Gefahr und alles Böse. Ihn erschreckte zum Beispiel nicht der Riss im Plafond seines Schlafzimmers, er hatte sich daran gewöhnt. Es fiel ihm auch nicht ein, dass die stets geschlossene Luft seines Zimmers und das beständige Zuhause-Sitzen für seine Gesundheit beinahe verderblicher waren als die nächtliche Feuchtigkeit und dass die tägliche Überfüllung des Magens eine Art von progressivem Selbstmord bedeutete. Doch er hatte sich daran gewöhnt und fürchtete das alles nicht. Doch Bewegung, Leben, viele Menschen und Trubel waren ihm etwas Ungewohntes. Er fühlte sich in der Menschenmenge beengt. Er stieß mit der schwankenden Hoffnung, glücklich ans Ufer zu gelangen, ins Boot und erwartete, wenn er im Wagen fuhr, die Pferde würden scheu werden und umschmeißen. Manchmal überlief ihn eine nervöse Angst. Er fürchtete sich vor der ihn umgebenden Stille und wusste oft selber nicht, warum es ihn kalt überlief. Es kam vor, dass er ängstlich in eine dunkle Ecke schielte, in der Erwartung, seine Fantasie würde ihm einen Streich spielen und ihm eine übernatürliche Erscheinung zeigen. Das war das Ende seiner gesellschaftlichen Laufbahn. Er wies mit einer trägen Handbewegung alle seine Jugendhoffnungen von sich, die ihn betrogen hatten oder die er betrogen hatte. All die zarten, traurigen und lichten Erinnerungen, die manchem das Herz noch im Alter klopfen machen. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Dezember 2024.